Stille bricht herein, unschätzbare Harmoniewelt wird weit und leer. Worte schwinden nun, in der Tiefe ruht das Licht, das kein Laut erreicht. Seele schaut sich an, erkennt im stummen Gebet ihren eigenen Wert. Unendlich und frei, fernab von Lärm und von Hast, findet sie zu sich. Das Urteil wiegt nur das reine Sein, ganz ohne Gewicht schwebt der Geist im Silberschein, kostbar und geheim. Im Schweigen.